Es tut mir leid. Es tut mir furchtbar leid. Verdacht. Hörspiel in Kunstkopfstereophonie. Nach dem Roman Before the Fact von Francis Eilers. Bearbeitung für das Radio Regine Arem. Erzähler Gerd Wammeling. Lina Chris Pichler. Johnny Boris Aljinovic. Isabel Elfriede Irrall. Biki Martin Seifert. Sowie Hans-Peter Halwachs, Karl-Heinz Kuinski, Horst Mendroch, Joachim Bliese, Manuela Borgmann, Magnus von Keil und vielen anderen. Musik und Komposition Michael Rodach, Alan Byrne und Paul Brody. Ton Susanne Bronder und Peter Awa. Regieassistenz Arna Vogel, Regie Regine Arem. Eine Koproduktion von Kulturradio und Radio 1 des Rundfunk Berlin-Brandenburg aus dem Jahre 2013.